Wir können den Gedanken nicht abweisen, dass, wie Marbot letzten Endes den Ränken der Römer verfällt, so auch der frühe Tod des Arminius ihnen zuzuschreiben ist. Undankbar gegen den Mann, der seine Heimat dreimal vor dem Schwerte der Eroberer gerettet hat, beschuldigen ihn verblendete Volksgenossen, dass er nach der Königsherrschaft strebe. Schließlich ermorden ihn seine eigenen Verwandten. Der große Held, der seiner Zeit um Jahrhunderte voraus war, fällt dem Neide und der Eifersucht zum Opfer. Aber es ändert die sinnlose Meintat nichts an dem Erfolge dieses so kurzen, erst 37-jährigen Lebens. Tacitus, und in ihm redet der Römer, muss ihn den Befreier Deutschlands nennen, der im Felde unbesiegt geblieben sei. So tönt über diesen Erdenlauf das triumphierende Dichterwort: Von des Lebens Gütern allen ist der Ruhm das höchste doch, wenn der Leib in Staub zerfallen, lebt der große Name noch. Und brausend bald und bald liebkosend rauscht um das mächtige, weit ins friedliche Land ragende Hermannsdenkmal der Wald seines Sieges auf den Bergen von Teutoburg. Nach der Ermordung des Arminius triumphiert die Staatsklugheit des Tiberius auf der ganzen Linie. Wenn der Großangriff des Germanicus in Hass, Blut und Kampf so etwas wie eine Einigung der rechtsrheinischen Germanen zu schmieden schien, so sind nun die einzelnen Völkerschaften ihren Einzelkämpfen und Einzelinteressen verfallen. Wir merken, dass der Elan und der Freiheitsgedanke des Arminius fehlt und fühlen erst jetzt, wie er seiner Zeit voraus war. Zwei Menschenalter hindurch gibt es nun nur episodische Kämpfe am Rhein. So erheben sich 28 nach Christus die Friesen gegen römischen Übermut und knüpfen römische Soldaten, die Tribute eintreiben wollen, auf. Die Römer wollen die Erhebung bestrafen, aber ihr Heer erleidet eine solche Niederlage, dass der Feldherr eiligst flüchtet, ohne die Toten zu beerdigen, ohne sich um versprengte Kohorten zu kümmern, die noch einen Tag nach der Schlacht weiterkämpfen, ehe sie niedergehauen werden. Die Friesen aber sind nun stolz geworden. Zur Zeit Neros, 54 bis 68 nach Christus, als Gäste in Rom, nehmen sie im Theater des Pompeius ohne weiteres auf den Ehrensitzen der Senatoren Platz. Im Cheruskerlande gibt es nach der Ermordung des Arminius schwere Erschütterungen. Die Größe des Volksstammes ist dahin. Dafür erscheinen die kühnen Chauken unter ihrem Führer Garnascus mit leichten Schiffen an der gallischen Nordküste, Vorboten der späteren Wikingerschrecken. Die Römer sind dagegen lange Zeit hilflos. Da es sich bei der Schilderung der geschichtlichen Ereignisse auf den folgenden Seiten ausschließlich nur noch um die nachchristliche Zeit handelt, und da bleibt bei den Jahreszahlen fortan die ergänzende Bezeichnung nach Christus. Fast 50 Jahre hindurch gibt es so nach dem Tode des Arminius nichts Bedeutendes, germanische Einfälle und römische Einzelunternehmungen, die den Respekt aufrechterhalten. Der Strom wird von den römischen Posten gehütet, den Germanen die Ansiedlung am jenseitigen Ufer verwehrt. Aber das ganze Uferland des Rheins, zum Teil auch das innere Germanien und das schon 100 Jahre römische Gallien geraten in Bewegung, als nach dem Tode Neros 68 die Wirren der Thronfolge ausbrechen. Unter dem Vorwand, dem Kaiser Vespasian 69 bis 79 helfen zu wollen, erhebt sich der Führer der Bataver-Kohorten Claudius Civilis gegen die an Vitellius festhaltenden Legionen in Vetera. Aus dem Inneren Deutschlands erhält er Zuzug, wo damals die Seherin Veleda die Stämme zum Kampf gegen die Römer aufruft. Zugleich flammt eine national-gallische Bewegung auf, dem Civilis helfend. Als sich aber Vespasianus in Rom durchgesetzt hat, bricht der Trug zusammen. Die Gallier unterliegen dem Legaten Quintus Petilius Cerialis und auch Civilis muss sich schließlich nach der Insel der Bataver zurückziehen. Hier schließt er nach weiteren Kämpfen mit Cerialis einen Vertrag ab, der die Feindseligkeiten beendet, wobei sich bezeichnenderweise der römische Feldherr an die Seherin Veleda um ihre Vermittlung wendet. Mit Mühe ist Rom um einen gefährlichen Moment herumgekommen. Eine lange Kampfpause folgt. Endgültig zur Verteidigung übergehend, bauen die Römer nun die Grenze gegen die Germanen mit allen Mitteln der damaligen Befestigungskunst aus. Diese Dauerstellung kann das Römerreich im Wesentlichen bis zum Beginn der Völkerwanderung behaupten. Die Kaiser Claudius, 41 bis 54, und Vespasian haben an diesem Werk den größten Anteil. Novium Magus, also Nymwegen, beherrscht das Rheindelta seit dem Bataveraufstand Lager einer, zeitweise vielleicht sogar zweier Legionen. Gegen die Lippe gerichtet ist Vetera, Standlager zweier Legionen, im Jahre 70 durch Civilis zerstört und nur verkleinert wieder aufgebaut. Noviasium in der Nähe von Neuss hütet eine Zeit lang Legionslager, dann nur schwach besetzt die Mündung der Erft und beobachtet die Rheinebene zwischen Ruhr und Wupper. Colonia, also Köln, ist durch längere Zeit der Sitz zweier Legionen und bleibt der Standort der römischen Rheinflotte. Es ist der Sitz des Statthalters von Niedergermanien. Unter Trajan sind nämlich die Grenzlandschaften am Rheine zu den beiden Provinzen Ober- und Niedergermanien eingerichtet worden. In Castra Bonense, also Bonn, steht seit etwa 40 eine Legion. Mogontiacum, also Mainz, ist das stärkste römische Bollwerk, die große Ausfallpforte gegen Germanien, Lager zweier Legionen. Einen wichtigen Übergang über den oberen Rhein hütet Argentorate, also Straßburg, 300 Jahre lang bis zur Völkerwanderung durch eine Legion geschützt. Das letzte Lager ist Vindonsissa, windisch an der Aare bei Bruck, außerordentlich wichtig vor der Anlage des Limes, dann wieder, als dieser aufgegeben werden muss. Der Winkel zwischen Donau und Rhein verursacht einen langen Marschweg. Ihn abzukürzen, entschließt sich Kaiser Vespasianus, die Grenze vorzuverlegen und im Raum zwischen den beiden Strömen keltische Bevölkerung anzusiedeln. Durch das ganze Gebiet werden nunmehr Marschstraßen angelegt, von Vindonessa über Arae Flaviae, das ist Rottweil, und von hier nach Argentorate. Später wird der Anschluss nach Mainz hergestellt. Das neu gewonnene Land wird gegen die kriegerischen Chatten unter Domitian 81 bis 96 mit einem gesicherten Grenzwege, dem Limes, versehen. Man will durch ihn den Angriff eines Gegners frühzeitig erkennen und durch Gegenstoß der hinter dem Rheine befindlichen Legionen, also angriffsweise, abwehren. Zwischen dem Rhein und dem Limes liegen Hilfstruppen und Reiterei. In Erdschanzen am Limes liegen die Feldwachen, in Türmen an der Grenze versehen die Vorposten den Wachdienst, um nötigenfalls Feuersignale zu geben. Dieser mächtige Limes beginnt am Rhein zwischen Rheinbrohl und Hönningen, führt das Neuwiederbecken umspannend über Ems an der Lahn, folgt dann ungefähr der Kammlinie des Taunus, höckerartig die Wetterau bis Nauheim umkleidend, um dann in südlicher Richtung nach dem Main zu gehen. Bei Würth verlässt er den Main, läuft südlich durch den Odenwald und erreicht bei Wimpfen den Neckar, dessen Lauf er bis Cannstatt folgt, wo der Germanische auf den rätischen Limes trifft, der auch bereits in dieser Zeit mit der Richtung auf Regensburg begonnen wird. Dieser ältere Limes ist noch keine fortlaufende Verzäunung der Grenzlinie, seine starre Verteidigung war ja nicht gedacht.